Es hat im 15. Jahrhundert in Spanien einen bekannten Pedro oder Pero Sarmiento gegeben, einen alten Christen, der die Seinen in der Stadt Toledo gegen die Maranen anführte, die sich verschworen hatten, die Stadt einzunehmen. Er schlug sie und wurde dadurch praktisch zum Herrn von Toledo und erließ Gesetze, aus welchen die neuen Statuten der Sauberkeit ihren Ursprung nahmen. Die Statuten der Sauberkeit des Blutes stellen einen typischen Modus des spanischen Rechts dar, den man auch nach Amerika bringen sollte, der aber im Allgemeinen nicht von den anderen christlichen Ländern jener Zeit angenommen wurde. Nach meinem Verständnis hatten jene Statuten einen gotischen Ursprung, dessen Grenzen sich in einem Jenseits und Diesseits der Pyrenäen befand, wie Pascal sagen würde. Das heißt, sie begannen und endeten mit dieser Art Blutgesetz gegen die Juden dort in Spanien. Ob sie Erfolg oder nicht damit hatten, ist etwas anderes. Vielleicht haben die Juden deshalb das Gerücht aufgebracht, dass Europa an den Pyrenäen endet. Die Statuten hatten Gültigkeit für die Hochschulen von Salamanca, Alcala und Maese Rodrigo sowie für Sevilla und andere, für die religiösen Orden wie Bruderschaften, für die Gutsverwaltungen, Länder und Städte wie die Provinzen Guipúzcoa und Vizcaya und die Ortschaften Espinosa de los Monteros in Burgos und für gewisse öffentliche und städtische Dienststellen. Wir wissen nicht, ob dieser andere Don Pedro Sarmiento de Gamboa des 16. Jahrhunderts ein Nachfahre desjenigen ist, der Toledo eingenommen hat. Er stammte aus Pontevedro, das an den Mündungen der galizischen Flüsse liegt. In jungen Jahren hatte er seinem König gedient. Danach schiffte er sich ein auf der Suche nach unbekannten Ländern und wurde Generalkosmograf in den neuen Königreichen. Er sollte auch nach Mexiko und Zentralamerika kommen und weiter über den Pazifik segeln, leider unter dem Befehl anderer, kleinmütiger und hartnäckiger. Wenn diese seinem Rat gefolgt wären, hätte Australien von Spanien entdeckt werden müssen. Man hätte sich auch gut ausgerüstet, die Magellansenge gefestigt und möglicherweise auch die Antarktis entdeckt, eine Angelegenheit, die Spanien vielleicht sogar gelungen ist, die es aber streng geheim hielt. 1567 entdeckte Don Pedro Sarmiento de Gamboa unter dem Kommando von Alvaro Mendana de Neira die Inseln Anachumbi und Nunatumbi des Galapagos-Archipels, die bereits von Topa Inca Yupanqui gefunden und auf Initiative seines Magiers Antarqui in Besitz genommen worden war. Mendana wollte Sarmiento de Gamboa kein Gehör schenken, aber er hat die Salomoninseln entdeckt. Auch im extremen Süden Amerikas führte er Expeditionen durch und kehrte dann nach Spanien zurück, um die Herrscher von der Notwendigkeit zu überzeugen, dass die Magellanes-Meerenge gegen die englischen Piraten befestigt werden müsse. Eine Expedition unter dem Kommando des Höflings Diego Flores de Valdez wurde ausgerüstet, die jedoch an der Feigheit dieses Seefahrers gegenüber den Naturgewalten scheiterte. Sarmiento schrieb in sein Tagebuch: »Schändliche Ankunft und Rückkehr, wo ihn weder Ehrungen noch Ruhm erwarteten.« Bevor wir uns zu dem großen Missgeschick dieses prächtigen und tragischen Entdeckers äußern, wollen wir versuchen, seinen innersten Glauben zu begreifen, sollte uns dies noch gegeben sein, wozu wir uns seiner Schriften bedienen wollen, die vor dem Unglück gerettet wurden, das ihn mit so viel Grausamkeit verfolgte. Viele davon gingen verloren, andere sind vom Autor selbst ins Meer geworfen worden, damit sie nicht in die Hände der Freibeuter gelangen, die ihn gefangen genommen hatten. Seine Geschichte der Ingas galt über mehrere Jahrhunderte als verschollen, bis ein Deutscher, Wilhelm Meyer, sie im Jahre 1893 in der Universitätsbibliothek von Göttingen entdeckte und ein anderer, ein Gelehrter namens Richard Pietschmann, sie 1906 in Berlin veröffentlichte, mit einer umfassenden Einführungsstudie und sehr wertvollen historischen Aufzeichnungen versehen. Pedro Sarmiento de Gamboa war ein fruchtbarer Schriftsteller, wie man erzählt, sehr genau in seinen Beschreibungen. Aus dieser Geschichte der Ingas erfährt man etwas von seiner umfassenden Kultur und seiner großen Kenntnis der Dinge seiner Zeit und andere, die Klassiker inbegriffen. Seine Erzählung beginnt mit einer Beschreibung von Atlantis, woran er glaubte, wie wir schon sagten, was keineswegs so einfach war bei den Menschen seines Jahrhunderts. Er bezieht sich auf Platon als den Göttlichen und lässt sich in Schlussfolgerungen aus über die Menschen, die Amerika bewohnten, wie über die Einheimischen von Atlantis. Somit beweist und bekräftigt er, was wir hier so viele Jahrhunderte nach ihm gesagt haben. Vor allem und in außergewöhnlicher Form bestätigt er Jacques de Mayeux, der seinerseits dazu beigetragen hat, das, was Pedro Sarmiento de Gamboa 400 Jahre vor ihm entdeckt hatte, unwiderlegbar zu beweisen: die Trojaner in Amerika. Wir glauben, dass es am besten sein wird, wenn wir die Sätze Sarmiento de Gamboas zitieren, wenn wir uns auf Atlantis beziehen. Er hatte den Timaios und den Kritias gelesen und, sich auf Platon stützend, seine eigenen Folgerungen daraus entwickelt, wobei er mit Jürgen Spanuth in der Berechnung der Jahre übereinstimmt, die Mondzeiten Platons in Sonnenmessungen umwandelnd, um zu den Katastrophenjahren zu gelangen, in denen Atlantis unterging.